Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Heute darf ich euch begrüßen unter meinem Namen Wut-Aschut-Oh. Und wie immer bei mir ist meine Partnerin und beim Projekt und auch am Leben, nämlich Kai Jautzi. Genau, wer sich jetzt wundert, was aus Alexander geworden ist, dem können wir sagen, dass das unsere Ursprungsnamen sind, die unsere Mitstreiter aus Tübingen, nämlich die Macher von der Podcast Moralpathologie, für uns gechannelt haben. Und das ja, mir geht's auch schon viel besser seitdem. Ja, ich fühle mich mit dem Universum auch ein bisschen mehr im Einklang und jetzt, seit ich meinen atlantischen Ursprungsnamen kenne, und weiß, ich habe natürlich dann nochmal eine hypnotische Rückführung machen lassen, dass ich also hohe Priester war. Also auch damals schon Akademiker, damals wie also heute. Also mein Name ist wahrscheinlich sowas wie Meier Müller Schmidt in Atlantis oder so. Man weiß es nicht. Ja, also nochmal vielen Dank für das Channeln der Ursprungsnamen und an der Stelle die 7. Folge Humoralpathologie, die ihr kürzer, aber dafür weniger lustig bezeichnet, finde ich ganz wichtig, weil dort die Kollegen Aussteigerberichte mal aufgenommen haben, also von Esoterik-Verrückten im doppelten Sinne quasi sogar, wo es also tatsächlich schon um sexuelle Hörigkeit von Gurus und schon psychopathologischen Störungen dann ging, also Realitätsverlust und derlei Dinge, und das ist ein ganz wichtiges Thema, das man nicht vergessen darf, und deswegen weise ich auch nochmal extra auf die Folge hin, denn Esoterik kann gefährlich werden. Man schmunzelt immer über diejenigen, die von heilenden Steinen sprechen, aber da gibt es auch noch ganz andere Ausprägungen dann letztendlich, und wer psychisch labil ist, kann da ganz schön abrutschen, und insofern fand ich die Folge äußerst gelungen und fand das ein ganz wichtiges Thema, was ihr da angesprochen habt. So, genug mit anderen Podcasts und Werbung dafür, das wollen wir natürlich gar nicht machen, sondern wir wollen uns jetzt hier wieder auf Hoaxilla konzentrieren, und bevor wir auf das Thema der Woche kommen, muss ich eine kleine Anekdote erzählen. Wir haben bei der Recherche eine Internetseite aufgetan, oder vielmehr Alexa, die in der Regel die Recherche für uns organisiert und die Sendung immer wunderbar vorbereitet. Und zwar hast du die Seite ja ESOWATCH gefunden, die sich auch mit dem Debunking, das ist eine Wiki-Seite, mit dem Debunking von Esoterik und all diesen Dingen, also auch der skeptischen Beleuchtung der Realität beschäftigt, und die haben eine so wunderbare Impressumseite, und da muss ich jetzt einfach mal draus vorlesen. Also das ist jetzt hier kein Fake, sondern es steht bei denen so auf der Internetseite, und das will ich mal ganz kurz euch mal schildern, was die geschrieben haben. Also sie schreiben Kontakt und dann ihre E-Mail-Adresse, und dann geht der Text weiter. Sehr gut sind wir auch alle im Forum zu erreichen. Hier können Sie zum Beispiel konkrete Nachfragen zu bestimmten Artikeln an die Autoren stellen. Und jetzt geht's los. Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, beachten Sie bitte folgende Regeln, um die Sache so kurzweilig und interessant wie möglich zu machen. Erstens, drohen Sie sie sofort mit einem Anwalt. Das kommt immer gut. Unseren Anwalt können Sie wie folgt erreichen. Und dann kommt eine Adresse in Hongkong mit Telefonnummer und Fax. Zweitens, nehmen Sie unbedingt an, dass wir Deutsche sind, uns in Deutschland aufhalten und deutschem Recht unterliegen. Deutsch wird ja nur in Deutschland gesprochen. Punkt, Punkt, Punkt. Drittens, werden Sie unbedingt persönlich. Schließlich lehnen wir Homöopathie und so weiter nicht wegen mangelnder Evidenz ab, sondern nur, um Sie persönlich zu treffen. Viertens, sollte das alles nichts fruchten, dann verbreiten Sie Ihre Meinung über ESOWATCH im Internet. Seien Sie hierbei kreativ. Wir sind schon als Juden, Nazis, Linksextreme und anderes bezeichnet worden. Ferner wurde ESOWATCH bereits rechtskräftig verurteilt. Die Messlatte liegt also hoch. Und der letzte Punkt, Geldgebote haben keinen Zweck, da wir von der Pharma-Mafia und vom Verfassungsschutz großzügig gesponsert werden. Wenn Sie Interesse an einem guten Nebenverdienst haben, können Sie doch auch bei uns mitmachen. Also finde ich genial, sowas als Kontakt mal zu schreiben. Natürlich für all diejenigen, die da sich dann angefasst fühlen, weil bei ESOWATCH Kritik zu eben Punkten wie Homöopathie und derlei Dingen angesprochen wird. Sehr amüsant, finde ich super. Bevor wir zur Story der Woche kommen, wollte ich noch einen Punkt ansprechen. Wir haben eine nicht so ganz kleine Hörerschaft, das belegen die Downloadzahlen. Ich würde euch vielleicht mal bitten, wenn ihr meint, dass auch andere Leute Hoaxilla noch kennenlernen sollen, vielleicht mal an den Seiten oder auf den Seiten, wo wir vertreten sind, wo ihr uns ladet, vielleicht ganz kurz bei euch mal die Zeit zu nehmen, eine Bewertung abzugeben, eine Mini-Rezension zu schreiben, das ist ja nach je nach Podcast-Seite unterschiedlich, hat einfach den Hintergrund, dass wir dann zwischendrin mal in den Charts vielleicht auch auftauchen und darüber dann wieder andere Leute Gelegenheit haben, Hoaxilla kennenzulernen und auf Hoaxilla zu stoßen. Leider sind wir bei iTunes nicht mehr neu und beachtenswert, wahrscheinlich weil wir jetzt doch seit Mai schon auf Sendung sind und dann verschwindet man dann irgendwann da. Ist ein bisschen bedauerlich. Und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr uns dabei unterstützen wollt, spread the good message, würden die englischsprachigen Menschen sagen, dann gebt einfach mal eine Bewertung, gebt uns einen Stern, gebt uns einen kurzen Kommentar, wie auch immer die Seiten aufgebaut sind, damit wir da so ein bisschen im Gespräch bleiben. Und ja, vielleicht habt ihr ja mal die Zeit dafür, uns zu bewerten. Ja, Alexa oder Kajauzi, dann würde ich mal sagen, dass du uns heute mal die Story der Woche erzählst und die geht schon so ein bisschen in Richtung unseres Hauptthemas. Mhm. Aber dann würde ich sagen, machen wir erstmal die Story der Woche. Die Story der Woche. Die Story der Woche handelt diesmal von einer mysteriösen Erscheinung, die im Jahr 1981 die Salzburger Bezirke Pinzgau und Pungau sowie die Erzdiözese Salzburg unsicher gemacht hat. Es gab sehr viele Schilderungen von Autofahrern, die diese Erscheinung nachts auf einer Bundesstraße gesehen haben. Ein Autofahrer berichtet zum Beispiel davon, dass er gedacht hätte, es sei eine Autostopperin, also eine Anhalterin gewesen. Er nimmt sie mit und sie sagt dann nach ein paar hundert Metern Fahrt, wenn du nicht angehalten und mich mitgenommen hättest, hättest du einen Unfall gehabt und ist im selben Augenblick verschwunden. Das ist natürlich nur eine Aussage von vielen und diese Beschreibungen haben die Bewohner dieser Bezirke in Angst und Schrecken versetzt. Das ist dann wirklich ziemlich hoch auch in die Behörden aufgerückt sozusagen. Man hat dann später vermutet, dass es sich um eine tödlich verunglückte Kellnerin aus Sandfeit in Pungau handelt. Und die als ja mysteriöse schwarze Erscheinung den Autofahrern erschienen ist und sie gewarnt hat vor etwaigen Unfällen. Ja, auch die Erzdiözese Salzburg hat auf diese Gerüchte reagiert und hat dann versucht, die Menschen dort zu beschwichtigen und Statements abgegeben, nach denen solche Erscheinungen oft auf Sinnestäuschung, überreizte Fantasie oder Halluzinationen zurückzuführen sind. Ein Bruchteil solcher Erscheinungen allerdings gehöre, so die Diözese, in den Bereich echten Spuks. Also es ist schon erstaunlich, dass das dann auch direkt von der Kirche so verkündet worden ist. Ja, nachdem wir jetzt ja schon mal gruselig angefangen haben, können wir uns jetzt natürlich dem Hauptthema unserer Sendung widmen, nämlich dem Thema Geistererscheinungen durch Infraschall. Und da werden wir euch gleich mal ein paar Sachen zu erzählen, was es damit auf sich hat im Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, Geistererscheinung durch Infraschall, das ist unser Thema der Woche. Und ja, Alexa, du hast das ja ursprünglich mal angestoßen, das Thema. Vielleicht machst du so ein bisschen mal die Einleitung, was genau sich hinter diesem Titel versteckt. Was ist Infraschall? Vielleicht kannst du dann zuerst mal eine kleine Einleitung geben. Ja, Infraschall ist grundsätzlich alles an Schallwellen, was sich unter 20 Hertz bewegt und aus diesem Grund für das menschliche Ohr nicht mehr direkt als Klang wahrnehmbar ist. Wahrnehmbar an sich ist es dennoch und zwar spüren wir gewisse Vibrationen und so denn die Schallwelle nur stark genug ist, soll angeblich der Infraschall Beklemmungen, Angstgefühle, Unwohlsein bis hin zu Übelkeit und andere Phänomene hervorrufen. Mhm. Ja, und es gibt ja offensichtlich eine Untersuchung, eine Geschichte, die sich damit das erste Mal auseinandergesetzt hat, die auch noch gar nicht so alt ist. Und zwar von einem Herren namens Wick Tandy und der hat ein Papier veröffentlicht im Journal of the Society for Psychical Research, das den Titel trägt The Ghost in the Machine. Klingt erstmal nicht so wie ein wissenschaftliches Papier, ist es dann aber doch. Alexa, was hat uns Wick Tandy denn mit seinem Papier mitgeteilt? Ja, also Wick Tandy, also allein die Tatsache, wie er den Inhalt dieses Papers entdeckt hat, möchte man fast sagen, klingt schon selber wie so eine Art Gespenstergeschichte. Er ist überhaupt nur drauf gekommen, dieses Paper Ghost in the Machine zu schreiben und auch über Infraschall zu schreiben, weil er eines Abends irgendwie in einem Labor gearbeitet hat, was, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, sowieso schon als bespukt galt sozusagen. Jedenfalls war er da spät abends alleine unterwegs und hat da Experimente durchgeführt und hat auf einmal das Gefühl gehabt, er sieht aus den Augenwinkeln ja ein graues Ding, was auf ihn zukommt. Gleichzeitig hat er sich irgendwie merkwürdig gefühlt, die Härchen am Nacken haben sich aufgestellt. Ja, er hatte das Gefühl irgendwie, dass mit ihm zusammen jemand im Raum ist. Was noch viel merkwürdiger war sozusagen, er hatte, weil er ein Gewinde einbauen wollte, ein Florett dabei, also er war wohl oder ist wohl Fechter, hat ein Florett dabei und wollte dann den Griff austauschen, hat am Gewinde gearbeitet und auf einmal hat er gesehen, dass dieses Florett angefangen hat zu vibrieren. Und das kam ihm dann nun noch merkwürdiger vor und hat sich auf die Suche nach den Ursachen gemacht und hat dann irgendwann festgestellt, dass da ein Ventilator im Lüftungsschacht gearbeitet hat und eine Vibration ausgesandt hat, die genau in diesem Infraschallbereich liegt. Und er hat dann überlegt, dass erstmal diese Vibration natürlich das Florett zum Schwingen gebracht hat. Und dann unter Umständen auch dafür verantwortlich war, dass er sich so unwohl gefühlt hat und hat dann eben Ghost in the Machine verfasst. Genau, in dem Papier erwähnt er, glaube ich, auch noch, dass die Frequenz, die da in seinem Arbeitslabor stattgefunden hat, auch die Resonanzfrequenz der Augen sozusagen war. Ne? Das war also der Grund wahrscheinlich auch für diese optische Täuschung, die er da wahrgenommen hat. Jetzt kommt man natürlich, oder hat er dann auch weiter geforscht und hat sich überlegt, also wenn das vielleicht die Erklärung sein könnte für Geister, dann muss ich ja in dem Feld weiter forschen und hat dann einige Zeit später in Coventry, war das glaube ich, in einem Besucherzentrum, da drunter war ein uralter Weinkeller oder jetzt als Weinkeller genutzter Raum. So im 13. Jahrhundert. Genau, Untersuchungen angestellt und weil da ganz oft von Besuchern, die sich diesen Keller angeguckt haben, ja auch eben die Symptome beschrieben worden sind, die er empfunden hat in seinem Labor. Und was ist dabei rausgekommen? Ja, also es hat sich tatsächlich rausgestellt, dass eben Besucher, die diesen Weinkeller inspizieren wollten oder eben sich anschauen wollten, einen kalten Schauer den Rücken hinunter gespürt haben. Härchen haben sich aufgestellt, sie hatten das Gefühl, da ist eine Präsenz. Eine Besucherin hat sogar gesagt, sie fühlt eine Präsenz in einem der Zimmer, die sie sozusagen blockiert und nicht weitergehen lässt und hat sich dann auch geweigert, irgendwie ein bestimmtes Zimmer zu betreten. Die Mitarbeiter dieses Besucherzentrums direkt darüber, die waren teilweise ziemlich verwundert über die extremen Reaktionen und haben auch gesehen, wie blass die Leute waren, die da wieder rauskamen. Und ich würde sagen, die Studien, die er da angeführt hat, sind und die Tests, die er gemacht hat, sind schon schlüssig, ohne jetzt Physikerin zu sein und das wirklich beurteilen zu können. Aber ob tatsächlich Infraschall für alle Phänomene dieser Art verantwortlich ist, da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Ja, das genau das, nachdem wir euch jetzt so ein bisschen in die Richtung gestoßen haben, dass also alle Geistererscheinungen auf der Welt unter Umständen durch Infraschall hervorgerufen werden, müssen wir natürlich sagen, das stimmt in dieser Form nicht. Was ganz lustig an diesem Keller noch war, ist die Tatsache, dass dort also auch mehrere Hexen, die sich auch selber als solche bezeichnet haben, eingekehrt sind, um mal nach dem Rechten zu schauen. Und einmal waren es wohl zwei Hexen zusammen, die also gesagt haben, ja, da gibt es Erscheinungen, aber die sind wohlgesonnen, das ist alles in Ordnung. Und eine dritte weiße Hexe hat dann eben auch da eine ganz negative Präsenz gespürt und Angst gehabt und wollte dann nicht mehr unbedingt da in den Keller hineingehen, hat gesagt, das ist also eine ganz böse Präsenz im Keller. Also wenn man sich anschaut, dass Menschen ja überhaupt auf solche Schallphänomene ganz unterschiedlich reagieren können, weil Menschen eben auch unterschiedlich ausgelegt sind, dann verwundert es einen nicht, dass auch unterschiedliche Reaktionen auftreten, wenn man dem ausgesetzt ist. Ja, und wir haben, also Alex und ich hatten natürlich überlegt, ob wir mal ein Eigenexperiment durchführen wollen, Das Problem, was wir dabei hatten, war, dass also wir keine Anlage hatten, die in dem Frequenzbereich, also unter 19 Hertz, mit genügend Schalldruck Geräusche erzeugen kann. Das hat man in einer normalen Stereoanlage nicht. Ich hatte so ein bisschen Hoffnung auf unseren Subwoofer gesetzt, aber auch der schafft das leider nicht, so dass wir leider nicht von einem Selbstexperiment berichten können, wo wir das mal ursprünglich angedacht hatten. Vielleicht gibt es ja einen von euch da draußen, der eine dementsprechende Anlage hat, der mal in einem Selbstexperiment sowas machen möchte. Der kann ja gerne dann im Forum oder auch per Audio-Feedback mal darüber berichten. Vielleicht ist ja einer dabei, der sogar mal Infraschalltöne sozusagen erzeugen kann. Also ganz offensichtlich ist es zumindest so, dass also Infraschall Auswirkungen auf den menschlichen Organismus nehmen kann. Wir waren so ein bisschen zurückhaltend noch, ob man dem wirklich so folgen kann, was also dieser Vic Tandy geschrieben hat. Der übrigens jetzt als professioneller Geisterjäger durch die Medien geistert, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, das hat uns so ein bisschen vorsichtig gemacht. Allerdings hat Alexander bei der Recherche auch einen Artikel vom Umweltbundesamt gefunden, wo also auch ganz klar darüber berichtet wird, dass im Frequenzbereich unter 20 Hertz, also Infraschall dann genannt, Symptome auftreten können. Das geht also von über Ohrendruck, über Unsicherheits- und Angstgefühle. Übelkeit ganz oft. Genau, und ganz spezielle Wirkung von Infraschall ist offensichtlich die Herabsetzung der Atemfrequenz. Also scheinbar ist das nicht so, dass es wirklich Esoterik ist, sondern ganz im Gegenteil ein reales Phänomen, was auftritt. Nur ein natürliches Phänomen, das müssen wir an der Stelle auch noch betonen. Genau, ein natürliches Phänomen, denn gerade in der Natur, also durch Erdbeben zum Beispiel oder auch durch Wetterlagen, Wellen, Naturphänomene, all die Naturphänomene, die durch große Massen oder Größen erzeugt werden, erzeugen in der Regel Infraschallgeräusche. Also Wind, der über eine Bergkette streicht. Das, was wir so als Föhn kennen. Genau, kann zum Beispiel auch zu Infraschall führen. Das ist im Prinzip das Gleiche, als wenn ihr Luft über eure Zähne gleiten lässt. Und das müsst ihr euch jetzt aber nur vorstellen, dass eben so eine Bergkette natürlich deutlich größer ist und die Luft, die darüber streicht, natürlich deutlich langsamer anfängt zu schwingen und dann kommt man in den Bereich des Infraschalls hinein. Ob dieser Infraschall natürlich für alle Geistererscheinungen überall auf der Welt verantwortlich ist, haben wir schon mal gesagt, steht natürlich überhaupt nicht fest. Und auch im Tierreich, relativ überraschend, ist Infraschall eine sehr gängige Geschichte. Also Elefanten zum Beispiel oder auch Großkatzen, also bei Tigern hat man es nachgewiesen, nutzen Infraschall, Walfische nutzen diese Form der Kommunikation oder Töne, weil sie einfach unglaublich weit auch tragen. Durch diese lange Wellenfrequenz breiten sich diese Töne sehr, sehr, sehr weit aus und bleiben auch sehr lange erhalten. Also insofern ist Infraschall kein neues Phänomen, kein künstlich erzeugtes Phänomen, aber ein Phänomen, was, wenn es direkt auftritt und auch so in den Resonanzbereich eines Raumes kommt, das war nämlich bei dem Labor von Vic Tandy dann auch so, dass es dann besonders stark sich verstärkt hat in den Wänden des Raums, der Schalldruck, dann kann es durchaus zu den von uns genannten Auswirkungen kommen, bis hin eben zur Senkung der Atemfrequenz und den genannten Angstgefühlen. Jetzt ist natürlich das so, dass der Mensch natürlich, wenn er so ein Phänomen entdeckt, sofort weiterdenken möchte und das verwenden möchte. Und woran denken natürlich in der Regel die Menschen? Also sie denken an Waffen und Kriegsführung, Alexa, und da hat es auch, glaube ich, auch schon tatsächlich Bestrebungen gegeben, damit zu arbeiten, ne? Ja, also was ziemlich sicher ist, dass die USA vor den 1960ern Infraschall benutzt haben, um sozusagen die Atomtests anderer Nationen aufzuspüren, weil natürlich im Test Ban Treaty festgelegt ist, dass eben die Atomtests stark begrenzt bzw. ganz verboten sind. Und um das einhalten oder überwachen zu können, haben sie eben solche Monitore eingesetzt, die eben mit Infraschall nach solchen Vibrationen oder nach solchen Vibrationen an sich suchen. Aber das Ganze in Waffen umzuwandeln, diese Bestrebungen gab es wohl auch schon früher. Angeblich haben die Deutschen im Zweiten Weltkrieg haben versucht, Schallkanonen und Luftwirbelkanonen zu entwickeln und zu bauen, um dann eben auch das Ganze als Kriegswaffe einsetzen zu können. Ja, und diese Mikrofone sind also bis heute nicht abgeschaltet und dienen übrigens auch immer noch zur Überprüfung der Verträge, nach denen der Einsatz und der Test von Atomwaffen weltweit verboten ist oder ausgesetzt ist zumindest. Insofern leitet da der Infraschall, das haben wir ja vorhin vergessen, also durch eine Atomexplosion wird der auch freigesetzt, auch einen guten Dienst, weil man eben genau nachprüfen kann, ob es irgendwo auf der Welt noch jemanden gibt, der so wahnsinnig ist, eine Atombombe zu zünden. Das ist an der Stelle dann vielleicht mal ein bisschen beruhigend, dass man das eben überprüfen kann, wie du gerade sagtest, eben auch die Waffen der Nazis, die auch natürlich alle dann nicht funktioniert haben. Also was ein bisschen kurios ist in dem Zusammenhang, sind die Experimente und Arbeiten von Wladimir Gavreau, der also in Frankreich in dem Bereich geforscht hat. Die Phänomene, die er beschreibt, was den Infraschall angeht, die sind wirklich um einiges stärker, als dann später Vic Tandy erfahren hat. Also er sagt, dass das ja die Reaktion seines Körpers bis hin zu starkem Schmerz ging und auch Nasen-Ohren-Blutungen. Und er sagt, was ich ganz merkwürdig finde, ist, dass ich weiß nicht mehr, ob es Kollege war oder wie auch immer, der seinen Geruchssinn verloren hatte und diesem Infraschall ausgesetzt war, auf einmal seinen Geruchssinn wiedergefunden hat. Genau, wobei man da jetzt der Ehrlichkeit halber sagen muss, das ist ein Artikel aus der Zeit, Der etwas älter ist, als wir dachten. der aus dem Jahr 68 ist, den wir dann bei der Quellenforschung gefunden haben. Und da muss man natürlich dann ein bisschen vorsichtig sein und sagen, naja, ob da nicht auch so ein bisschen Märchen schon fast dabei waren, kann man nicht ganz ausschließen, weil also diese Nebenwirkung, dass jemand nicht riechen kann, kann der plötzlich Dass wieder man riechen. geheilt wird. Genau. Weiterer Aspekt, wo Infraschall auch interessant sein könnte, ist der Umstand, dass in Kirchen durch die Orgelpfeifen, also insbesondere durch die sehr tiefen Orgelpfeifen, auch Infraschall erzeugt werden kann oder die Ganz Räumlichkeiten bewusst sogar, ganz ja. bewusst unter Umständen sogar. Was unter Umständen bei den ja, Besuchern der Kirche und den Anwesenden bei einer kirchlichen Zeremonie, also bei einer Messe, ja, so ein gewisses Gefühl einer höheren Macht, die mit im Raum ist, vermitteln kann und ja, so eine Art ja, Ehrfurchtsgefühl oder Angstgefühl auch entwickeln soll. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass das eine ganz geplante Geschichte ist, um den Leuten die Angst vor Zorn Gottes einzuhauchen, aber immerhin, wenn es denn so ist, kann es vielleicht dafür erklären oder erklären, dass eben Kirchenbesucher mitunter das Gefühl haben, dass Gott mit im Raum ist. Das wird ja gelegentlich auch geschildert und vielleicht gerade, wenn Choral gesungen wird oder so, dann sich dieses Gefühl dann letztendlich verstärkt. Was noch ganz interessant ist, und das ist tatsächlich aus diesem Aufsatz vom Umweltbundesamt, dass Windräder in der Lage sind, solchen Infraschall auszusenden und dass Menschen, die tatsächlich in ihrer Nachbarschaft solche Windräder haben, über die schon erwähnten Symptome klagen. Und dann ist das natürlich wirklich etwas, ja, das schon fast in Richtung Umweltbelastung geht, wenn der Mensch sozusagen durch eine Maschine diesen Infraschall erzeugt und die Menschen, die da angrenzend wohnen, eben dadurch beeinträchtigt werden. Wobei ich da noch einschränkend sagen muss, also die Nebenwirkungen oder die gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die da abgefragt worden sind, sind also in der Regel Schlafstörungen, Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen und ein allgemeines Unwohlsein. Das sind natürlich diese vier Erkrankungen einfach auch die Erkrankungen, die unserer Gesellschaft natürlich entsprechen. Wir hatten ja schon mal umgedrehterweise die Geschichte mit den Funktürmen und dem Nocebo-Effekt, das ist also so ein Turm, der auf dem platten Land stand und noch gar nicht angeschaltet war, so ein Handyturm schon Auswirkungen hatte. Da muss man eben vorsichtig sein und müsste viel, viel genauer nachforschen. Das machen die in dem Papier nämlich nicht, sondern die regen ja dann an, daraufhin jetzt Forschung zu betreiben, wie weit es denn so Als ist. Grundlage, genau. Genau, als Grundlage. Das macht natürlich dann Sinn, dem nachzugehen. Und das ist aber auch das, was wir am Anfang gesagt haben. Man muss jetzt natürlich vorsichtig sein und nicht jedes Ereignis irgendwie dann auf diesen Infraschall schieben wollen. Das wäre natürlich dann viel zu einfach als Erklärungsansatz so zu verfahren. Aber mit Sicherheit ein Aspekt, den man im Auge behalten sollte und den man nicht ganz vergessen sollte. Ein spannendes Phänomen auf alle Fälle. Haben wir noch irgendwas vergessen zum Thema Infraschall, Alexa, was wir noch loswerden müssten oder? Tja, wir sind jetzt immer noch nicht weiter und haben die Gespensterphänomene immer noch nicht abschließend aufgeklärt, aber vielleicht ja zumindest so eine kleine Anregung gegeben. Und ja, vielleicht auch jemanden dazu gebracht, dann sich mal genauer zu informieren, was Infraschall angeht. Ganz genau. Und das Thema Geister wird uns sowieso noch öfter beschäftigen und da werden wir auch nochmal das eine oder andere zu erzählen. Ja, Alexander, müssten wir jetzt eigentlich nochmal ganz kurz aufklären, ob dein österreichischer Geist, der auf diesen Mann aufgepasst hat, dann eine Geschichte, ob eine wahre belegte Geschichte ist oder doch eher vielleicht irgendwie auch ein Windrad, was in der Gegend gestanden hat oder so. Kommen wir zur Auflösung. Die Auflösung. Ja, Alexa, wie sieht's aus? Was hat die schwarze Dame an sich, auf sich, um sich herum? Ja, ich habe da tatsächlich eine sehr gut belegte Zeitungssage oder moderne Sage erzählt. Die Quelle ist tatsächlich die Schwäbische Zeitung vom 3.12.81. Den ganzen Text, wenn ich nochmal nachlesen möchte, findet man bei sagen.at. Und ja, die schwarze Frau ist so eine klassische Geister- oder Gespenstererscheinung, die hier verknüpft ist, interessanterweise mit The Vanishing Hitchhiker, also dem verschwundenen Anhalter. Das ist natürlich jetzt eine Verknüpfung von zwei verschiedenen Motiven, aber auf jeden Fall ein sehr schöner Beleg für eine moderne Sage. Auch ziemlich ausführlich, möchte ich sagen, also mit sehr vielen Schichten sozusagen, vielen Zeugenaussagen, sogar der Verknüpfung mit den Behörden oder in dem Fall der Kirche, die angeblich auf diese Gerüchte reagiert hat. Wunderbares Beispiel eben für die modernen Sagen. Genau. Also da hat wahrscheinlich der eine oder andere auch schon gedacht, dass die Geschichte vielleicht etwas zu fantastisch ist, als dass sie stimmen könnte. Aber man weiß ja nie so ganz genau bei uns. Genau, was einem im Wald so alles begegnen kann, wenn man nachts mit dem Auto langfährt, das hatten wir ja schon in einer anderen Sendung. Genau. Ja, zum Abschluss der Sendung will ich noch zwei, drei Hinweise geben. Das eine ist, wer jetzt immer ganz interessiert ist und sagt nach jeder Folge, was machen die in der nächsten Folge, dem sei der Hinweis gegeben, dass wir seit der letzten Woche sozusagen auf unserer Facebook-Seite immer auf der Pinnwand, sobald es für uns redaktionell feststeht, das Thema der nächsten Sendung veröffentlichen. Das ist manchmal sogar schon so, dass wir das am Tag, wo wir die Sendung aufnehmen oder ins Netz stellen, so wie heute, manchmal schon klar. Also wer es dann gar nicht erwarten kann, der sollte mal auf unserer Facebook-Seite Hoaxilla Podcast nachschauen und im Idealfall vielleicht auch da Freund von werden. Wer Facebook nicht mag, aus verschiedensten Gründen, die ich auch nachvollziehen kann, der muss sich dann eben die Überraschung aufrechterhalten. Und dann eine Geschichte hier aus dem Forum, die ich jetzt kurz vielleicht mal vorlesen wollte, weil ich das sehr, sehr nett finde. Da hat der Stefan nämlich einen Punkt eingestellt, den er ungelöste Rätsel nennt. Und ich finde das eigentlich eine ganz nette Geschichte. Ich zitiere das mal gerade, Stefan, du hast das ja im Forum freigegeben, deswegen lese ich es mal in der Sendung vor für die Leute, die nicht so gerne ins Forum gehen. Und zwar den betreffenden Satz führe ich mal gerade an. Habe gestern folgenden Film, Shark Tale, geschaut, der in Deutschland unter dem Titel Große Haie, kleine Fische, manche Übersetzungen kann ich einfach nicht nachvollziehen, lief. Nun stehe ich vor folgendem Problem. Es gab da eine Szene, wo ein Seepferdchen beim Seepferdchenrennen unter Wasser stolperte. Wie geht das? Eine völlig legitime Frage, die Stefan da stellt, und da hoffe ich mal auf eure Mithilfe, dass ihr da mal Antworten darüber geben könnt, wie ein Seepferdchen unter Wasser stolpern kann. Ich bin im Moment auch schon am Grübeln, habe auch schon meine Tauchausrüstung wieder hervorgeholt, die wir ja für die Riesenkraken-Folge schon eingemottet hatten jetzt im Nachgang, um in diesem Rätsel mal auf den Grund zu gehen, und wer da eine gute Idee hat, bitte, bitte ins Forum posten. Nochmal als Hinweis, wer sich nicht eintragen möchte, wer sagt, da vertraue ich euch nicht, ich habe da keine Lust, mich zu registrieren in dem Forum. Ihr könnt euch immer mit unserem Gastzugang im Forum registrieren. Da gebt ihr als Benutzernamen Gast an und als Passwort Hoaxilla klein geschrieben, und dann könnt ihr im Forum zumindest Postings machen, Antworten posten. Einige andere Funktionen stehen euch nicht zur Verfügung, aber ihr könnt euch zumindest so ein bisschen Gehör im Forum verschaffen. Und ja, wenn er Erklärung hat und die auch nicht reinstellen will, kann er uns natürlich auch wie immer gerne eine E-Mail schreiben an info@hoaxilla.de, und dann würden wir das im Notfall eintragen und an diese Adresse wie immer auch Rückmeldungen, Themenwünsche, Ideen, sonstige Dinge, könnt ihr gerne schicken. Und so zum Ende hin nochmal die Bitte, die ich am Anfang der Sendung schon einmal in den Raum gestellt habe. Bewertet uns auf den Seiten, wo ihr uns bezieht, dass wir da so ein bisschen in die Charts kommen, damit auch andere Leute die Möglichkeit haben, sich Huxilla mal runterzuladen und uns kennenzulernen und es da ein bisschen einfacher haben. Ja, Alexa, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, dann können wir ja für diese Woche sozusagen das Kapitel wieder schließen, der 13. Folge. Wer jetzt gedacht hat, wir machen was über die Zahl 13, da haben wir darüber diskutiert, da haben wir dann gesagt, das passt so in den Gesamtkontext nicht rein, wir machen sowieso nochmal eine Folge über Zahlenmagie und werden da dann auch nochmal ausführlicher über die verschiedensten Zahlen, unter anderem auch über die Zahl 13 berichten. Und das haben wir uns aber heute mal geschenkt, weil wir uns dann heute auf den Infoschall konzentrieren wollen. Dann würde ich sagen, habt eine schöne Woche und wir sehen uns oder hören uns dann nächsten Sonntag wieder bei Hoaxilla. Und wie immer kann ich nur sagen, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Tschüss. Hoaxilla nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, gwp.org, urbanlegendsabout.com, snopes.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brevig und Bernd Hader. Hoaxilla ist eine Record Show Production aus dem Jahr 2010.